Nüsse, das ist Kuhlmann wie im Film von Aschenbrödel. Endlich Schluss mit all den Sorgen von gestern. Heute und morgen geht nur noch die Party ab, her mit den Nüssen. Ich geh ins KDW zum Shoppen, Korken knallen, Hüllen fallen und die Popkörner poppen. Nie wieder das Gerödel und nie wieder Füße küssen. Meine Eier muss ich nicht mehr bei der Nachbarin ausborgen. Ich nehm Geld, Auto, Yacht, ein paar von den krassesten Schnitten. Du weißt, die echten Luxusteile mit den monstergroßen Augen. Und die anderen sollen sich meine Tracks aus dem Netz runtersaugen. Ich sag an, was geht und muss nicht mehr um Anerkennung bitten. Komm her, zu mir. Du hast drei Wünsche frei, komm und sag, was wünschst du dir? Komm her, mein Kind. Ich hab für dich drei Nüsse, die für deine Wünsche sind. Okay, das war ein bisschen viel. Ich nehm nur Cash, die anderen Sachen kann ich kaufen, obwohl, dann würde ich nicht in der Rotation laufen. Wunsch Nummer 2 ist also ein fetter Hit, aber nein, da fällt mir ein, gedopter Erfolg kann nicht befriedigend sein. Okay, also was ist mit den Weibern? Ich als Hahn im Korb voll mit gepiersten Leibern, ist das wirklich geil? Mechanischer Sex und von keiner geliebt und keine, die auf mich von Herzen auch nur 10 Cent gibt. Es ist doch scheiße, Mann, ich bin nicht wie die leitenden Reichen auf ihren riesigen Booten, die sich Liebe kaufen. Die seelisch Toten, wer steht schon auf den Sex und Style der reitenden Leichen? Komm her, zu mir. Du hast drei Wünsche frei, komm und sag, was wünschst du dir? Komm her, mein Kind. Ich hab für dich drei Nüsse, die für deine Wünsche sind. Auf der Yacht rumzulungern, während anderswo die Menschen verhungern und jeden Tag die Hummerstückchen aus der Schale zu nagen, nebenan die Raketen in Wohnzimmern einschlagen. Also bleibt nur das Auto, aber könnte ein Leben sinnloser sein? Da kommt eine Fee, du hast drei Wünsche frei und dir fällt nur Auto ein. Für die wichtigen Dinge, Liebe, Glück und Respekt reicht kein frommer Wunsch, das hab ich gecheckt. Du gehst mir voll auf die Nüsse, Fee. Keiner hat dich hier vermisst, also pack deine scheiß Nüsse ein, verpiss dich, you are dismissed. Komm her, zu mir. Du hast drei Wünsche frei, komm und sag, was wünschst du dir? Komm her, mein Kind. Ich hab für dich drei Nüsse, die für deine Wünsche sind. Komm her, zu mir. Du hast drei Wünsche frei, komm und sag, was wünschst du dir? Komm her, mein Kind. Ich hab für dich drei Nüsse, die für deine Wünsche sind.